NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio in der Freitagnacht zur freien Themenausgabe. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Jedes Thema ist möglich. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Katja und Katja ist 33. Guten Morgen, Katja. Hallo, hallo Domian. Hallo Katja. Hallo. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich, dass du da bist. Auch. Ja. Ja. Ja, also ich habe ne? Um was geht's bei dir? Ja, also ich bin also essgestört, alkoholkrank, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also mir geht's überhaupt nicht gut. Ja. Ich frage einfach mal, dann kannst du ein bisschen erzählen. Essgestört und alkoholkrank. Schwer essgestört. Ja, also ich bin, also 47 Kilo mehr schaffe ich nicht. Also ich erbreche immer Essen. Also ich schaffe es auch nicht, zu meinen Eltern, also am Wochenende zum Beispiel, ne? Zu Mutti, sie kocht immer sehr großartig und das schmeckt mir auch gut, aber ich muss es trotzdem erbrechen. Du bist 47 Kilo schwer oder leicht, besser gesagt. Oder leicht. Wie groß bist du? 1,55. Also klein. Ich hab 2 Selbstmordversuche hinter mir. Ja. Wie lange hast du denn diese Essstörung schon? Also mit 17 hat das angefangen. Also wo ich 17 war, ich wurde sexuell missbraucht und ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Also auch nicht mit meiner Mutti und nicht mit meinem Vater und Ich frage mal gleich dazwischen, sonst vergesse ich das. Du hast gesagt, sexueller Missbrauch. Wann genau war das? Also mein Fahrschullehrer. Ach so, das heißt, da warst du schon recht. Also genau, ich habe Fahrschule gemacht und danach fing das dann noch an mit der Essstörung. Genau. Und wir sagen sexueller Missbrauch, war es eine Vergewaltigung? Ja, ja. Und du hast ihn nicht angezeigt, wie du gerade gesagt hast. Doch. Habe ich. Also es war so gewesen, der sexuelle Missbrauch, das war passiert, ich habe mit niemandem drüber gesprochen und es war so weit gekommen, dass ich besoffen, mein Auto, habe einen Unfall gebaut, ich habe versucht, mich umzubringen. Und dann hatte ich mich überschlagen und dann hatte ich irgendwie, bin ich mit dem Kopf auf dem Lenkrad drauf geknallt oder wie auch immer. Und dann hatte ich darüber, das erste Mal darüber überhaupt gesprochen. Ja. Dieser Autounfall war der erste Selbsttötungsversuch. Genau, ja. Du hast aber gerade gesagt, dass du zweimal versucht hast, dir das Leben zu nehmen. Genau, ich bin, das war mein erster Versuch. Und da bin ich mit dem Auto losgefahren und ich hatte 2,5 zerquetschte Promille Intus und dann hatte ich mein Auto, ne, und dann kam das irgendwie raus, weil ich konnte nicht mehr sehen, weil ich aufgeprallt worden war. Wo bist du denn? Bist du irgendwo gegengefahren? Ich bin gegen Baum gefahren. Das war der erste Versuch. Was hast du beim zweiten Selbsttötungsversuch gemacht? Ich bin aus dem vierten Stock gesprungen. Ach du lieber Gott. Ja. Wie schwer verletzt warst du da? Genickbruch. Bist du davon wieder gesund geworden? Ja? Ja, ich bin nur, ich bin 33, ne? Ich bin schon in Rente. Du kannst gehen Fahrrad und dich auch wieder bewegen. Bewegen. Hm. Es ist sehr schwer, aber ich bin auf dem Fahrradständer geknallt. Und ich habe keine Kopfverletzung bekommen. Das war das Gute dabei. Das hört sich komisch an, aber das war dein Lebensglück, sonst wärst du wahrscheinlich tot. Genau. Aus dem vierten Stock wenn ich auf den Kopf genau, Verletzung hätte, genau, dann wäre ich gar nicht mehr ansprechbar. Ja, wann war das denn, diese letzte? Am 1. April 2005. Jetzt hast du gerade am Anfang auch noch gesagt, dass du auch noch schwer alkoholkrank bist. Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie viel trinkst du? Also ich trinke mindestens 2 Flaschen Schnaps. Pro Tag? Pro Tag, ja. Und dann ohne etwas zu essen. Das kommt noch dabei. Und ich habe auch schon einen Betreuer. Ich war schon mal eingeliefert worden. Ich habe mich selber einweisen lassen mit 6,0 Prozent, ne, Intus. Promille, genau. Und ich konnte noch geradeaus gehen. Ich habe mich selber einweisen lassen. Das hast du heute auch schon so viel getrunken? Nein, noch nicht. Nein, wie kommt das? Nein, weil ich möchte das nicht. Ich möchte am Leben bleiben. Mhm. Und aber schaffst du das denn so alleine, wenn man so viel trinkt pro Tag? Kann man dann einfach von heute auf morgen sagen, nein, ich trinke jetzt nichts mehr? Ja, ich habe einen Krampfanfall bekommen. Also bevor ich überhaupt alkoholkrank geworden bin, also das erste Mal, das war im Jahre 2008, da hatte ich meinen ersten Krampfanfall bekommen, bevor es überhaupt amtlich war, dass ich überhaupt alkoholkrank bin. Ich hatte schon eine. Krampfanfall, ist das so eine Art epileptischer Anfall? Ja, genau. Damit ich das alles so richtig verstehe, wie lange hast du denn, wie viele Tage hast du jetzt nichts getrunken? Also momentan, ich habe wieder angefangen. Also ich habe heute auch wieder getrunken. Also doch heute, gerade hast du gesagt, du hättest heute nichts getrunken. Ja. Also doch heute getrunken. Ja, weil mein Hausarzt ist im Urlaub. Ich kann mir keine Einweisung scheinen. Ich habe schon eine Ärztin, das war eine Notärztin, die kam auch zu mir nach Hause. Es war jetzt vor 2 Tagen oder 3 Tagen und dann hat sie mir gesagt, sie hat mir nur Blutdruck gemessen und ja, der war runter, aber soweit, ich habe nicht gezittert, weil ich hatte ja getrunken und erzähl weiter. Ja, dann hat sie mir die Schnapsflaschen weggeschüttet im Ausguss und so weiter ging es gut, aber wie gesagt, mein Hausarzt ist nicht so rein, braucht einen Einweisungsschein. Wie machst du das denn? Wie finanzierst du das? Du musst den Schnaps immer kaufen und du musst das Essen, musst du auch kaufen. Das gibt es so. Also ich bestelle mir das. Also es gibt so, wenn ich anfange zu zittern, ne? Also wenn es mir schlecht geht, dann bestellst du das, aber wer bezahlt das? Dann bestelle ich Pizza-Lieferanten. Okay, aber du musst es ja, wie kommst du an das Geld? Das muss ja auch bezahlt werden. Das habe ich dann davor gesorgt. Und wenn es nicht geht, also weißt du, was mir passiert ist, Domian? Das ist kein Witz. Sag mal, was passiert ist? Ist nicht schlimm, musst nicht weinen. Also der Lieferant, der mir dann Schnaps vorbeigebracht hatte, wollte mit mir ins Bett gehen. Hast du es gemacht? Ja. Ja. Und dann brauchtest du das nicht zahlen? Genau, Also Katja, dir geht es richtig schlecht, ne? Aber so ganz schlecht. Ja. Ja. Weiß denn du hast gerade von deinen Eltern, von deiner Mutter gesprochen. Nein, das traue ich mir nicht, weil ich ihr nicht wehtun möchte. Aber die ich wissen doch. Ich will sie nicht verletzen. Na gut, aber sie wissen doch sicher, dass es dir so schlecht geht. Das kriegen die doch mit. Kriegen die das ich mit? Ich weiß. Ja, so ein bisschen schon. Wer weiß denn das ganze Ausmaß deines Unglücks? Wer weiß das? Also im Prinzip nur meine Mutti, mein Papa. Also nur ich kann nicht so gut reden. Okay, aber also immerhin. Deswegen habe ich auch angerufen. Verstehe schon, aber immerhin. Das heißt, die wissen das doch, deine Eltern. Ja, so ein bisschen. Aber ich tue mich nicht, weil ich möchte meine Eltern nicht verletzen. Das tut mir so leid. Ich möchte sie nicht, dass sie traurig sind. Mhm. Weil meine Eltern, sie wollen stolz auf mich sein. Und das traue ich mir ja nicht zu reden. Und deswegen. Hast du angerufen? Genau. Du hast Angst, deine Eltern zu verletzen und du machst dir Sorgen um deine Eltern. Ja. Genau. Ich mache mir gerade große Sorgen um dich, Katja. Also die Lage ist ja nun wirklich ganz ernst, das muss ich dir nicht sagen. Extrem ernst. Du hast zwei martialische Selbsttötungsversuche hinter dir. Aber wer auch immer da oben ist, der liebe Gott will dich noch nicht haben. Nicht haben, genau. Darf ich da mal weiter kurz reden? Mhm. Ich war tot. Also ich wurde reanimiert. Ach so. Das weiß ich. Und ich habe den lieben Gott schon mal gesehen. Und weißt du, was er zu mir gesagt gehabt hatte, Katja? Du hast doch eine große Aufgabe. Hat er gesagt. Und er wollte mich nicht haben, so, genau. Aber das ist doch schon mal ein ganz guter Hinweis gewesen. Du hast eine ganz große Aufgabe, du bist eine junge Frau, du hast bisher viel Leid erlebt durch deine Erkrankung, aber vielleicht, und die Chance besteht ja, kannst du in ein besseres Leben blicken und auch viele gute Dinge in deinem Leben noch machen. Ich habe Angst vor einer nächsten Vergewaltigung oder dass mich ein Mann anfällt. Das verstehe ich sehr gut. Aber weißt du, man muss ja jetzt eins nach dem anderen angehen. Ich halte zum Beispiel Und ich weiß nicht, genau, ich traue mich nicht. Ich habe mich total eingekrümmelt. Weißt du was, Katja? Du hast dich jetzt wahnsinnig viel getraut, nämlich hier anzurufen und mit mir zu sprechen. Wir beide sprechen miteinander. Das ist ein großer Schritt, finde ich, dass du das machst und das kannst. Und da sind jetzt so viele Sachen, bei denen man dir helfen muss. Einmal von dem Alkohol wegzukommen, von der schlimmen Bulimie wegzukommen, dass du diese Vergewaltigung verarbeiten kannst. Noch eine Frage zu der Vergewaltigung, zu dem Missbrauch. Du sagst, der Mann wurde angezeigt. Ist es da zu einer Verurteilung gekommen? Ja, also ich weiß nur vom Hörentran, dass er eine Strafe, also er hat etwas Geld dafür bezahlt. Also mehr weiß ich auch nicht. Okay. Ich hatte also die Strafanzeige, ich wurde vernommen, ne? Und das wurde mit einem Diktiergerät aufgenommen, ne? Jedes Wort. Und ich musste auch jedes Detail erklären. Und das war sehr schwer für mich auch gewesen. Das glaube ich. Also ja. So. Und Lass uns das mal gar nicht jetzt weiter. Meine Mutti, die hat dich das nicht gesagt. Ich hatte eine Vorladung bekommen. Mhm. Und dann habe ich meine Mama gefragt gehabt, Mutti, kommst du da mit? Weil einmal sage ich so etwas. Das war mir so wahnsinnig schwer gefallen. Und Mutti hat total, also hinter dem Rücken, also ich, wie gesagt, ich wurde mit einem Diktiergerät aufgenommen. Mhm. Und sie hat gesagt, Katja, deswegen bist du immer nach Hause gekommen und hast gekotzt. Mhm. Katja, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Ich sag nur mal, dass ich es toll finde, dass du den Mut hast, hier angerufen zu haben. Du hast eine Nahtoderfahrung gehabt und irgendwas hat dir gesagt, du hast noch Aufgaben im Leben zu erfüllen. Das musst du jetzt sehr ernst nehmen. Die nächste Aufgabe ist, dass du mithilfst, dass man dir hilft. Ich habe wahnsinnig Angst, dass es mich schon wieder in Mann verletzt. Also vergewaltigt. Das verstehe ich. Deswegen sollst du ja auch wahrscheinlich in einen guten, geschützten Raum kommen, wo erstmal niemand dir irgendetwas tun kann. Dieser geschützte Raum aussieht, das wird jetzt in aller Ruhe meine Psychologin, die Magdalena, dir erklären. Die wird dir jetzt gleich ganz viele Sachen an die Hand geben, die du hoffentlich dann ab Montag umsetzen kannst oder umsetzen solltest. Aber du musst mir versprechen, dass du dann auch etwas tust. Du darfst dich nicht einigeln mehr in der Wohnung. Nee, eben. Und ich bin kein happyes Mädchen, im Gegenteil. Mhm. Und mir wird auch, wenn man mir hinterherhupt, da kriege ich schon die Krise. Wenn mir schon jemand hinterherguckt. Das verstehe ich. Deswegen muss man dir helfen und du musst erstmal geschützt werden. Versprichst du mir, dass du dann auch alles Weitere dann in die Wege leitest in den nächsten Tagen? Ja. Du musst es tun, du hast eine Aufgabe. Aber die Angst besteht trotzdem. Aber man kann, weißt du, Katja, man kann diese Angst auch kaputt machen, man kann die Angst auflösen. Eben. Ich bin total alleine. Ich habe ja einen Betreuer auch. Ja. Er hat zu mir auch gesagt, Katja, also ne, versucht, der wollte mich auch in eine Einweisung, also Richtung geben. Ja. Und ich traue mich nicht. Pass auf. Das erklären wir dir jetzt, wie man auch mit dieser Angst noch umgehen kann, dass du musst letztendlich in eine gute Klinik, um in einem geschützten Raum zu sein und es müssen sich gute Leute um dich kümmern. Aber ich habe ja schon, Entschuldigung bitte, dass ich dich mal kurz unterbrechen tue. Also ich hatte ja schon, also auch wegen meiner Alkoholkrankheit war ich ja auch in einer Einrichtung und dann kam die Männer mir, also geflirtet, wir sagen es mal so. Katja. Ich nehme das sehr ernst, was du sagst. Das werden wir jetzt mal ausführlich im Hintergrund besprechen, wie du das schaffst, dich da vor all diesen Dingen zu schützen. Auf jeden Fall sind wir beide uns einig, dass was geschehen muss. Ne? Das, ja, auf jeden Fall. So, ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und dann wartest du ein paar Minuten und dann wirst du zurückgerufen von meiner Psychologin, der Magdalena. Okay? So. In Ordnung. So machen wir es. Ja. Ich drücke dir wirklich die Daumen und würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal sprechen könnten und du erzählst mir, wie es dir dann ergangen ist. Okay? Genau. Alles Gute von Herzen. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. In Ordnung. Okay, gut. Tschüss, Katja. Tschüss. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. So, und es geht weiter mit dem Finn. Und der Finn ist 22. Guten Morgen, Finn. Ja, guten Morgen. Hallo Finn, was geht's bei dir? Wie fange ich mal an? Ja, ich bin 22, lebe allein und bin ziemlich krank. Die Leitung ist sehr schlecht. Wenn du vielleicht ans Fenster gehen könntest, würde es vielleicht ein bisschen helfen. Du bist 22, lebst allein und bist sehr krank. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Was hast du denn für eine Krankheit? Also ich habe mittelschwere Beschwerde, Depression und posttraumatische Belastungsstörung. Bitte? Und? Posttraumatische Belastungsstörung. Posttraumatische Belastungsstörung. Was ist denn Schlimmes passiert mal in deinem Leben? Zu viel eigentlich. Ist die Leitung okay? Naja, es ist so, es geht so. Ich unterbreche dich schon, wenn ich nicht verstehe. Okay. Nee, mein Vater ist schwer krank geworden an Morbus Pick. Das ist eine vererbliche Krankheit. Das ist so ähnlich wie Alzheimer, nur seltener, unheilbar und in wenigen Jahren tödlich. Mhm. Wie alt warst du, als dein Vater krank geworden ist? Er ist jetzt vor 3 Jahren gestorben. Ach, er ist gestorben. Mein Onkel ist jetzt auch dran gestorben, vor kurzer Zeit. Und wie alt warst du, als dein Vater die Krankheit bekommen hat? Genau kann ich nicht sagen. Es ist ein schleichender Übergang, so 13, 14. Okay, ja. Und ja, die Zeit mit 13, 14 war halt schon ganz schwer. Das war dann nach der Scheidung. Und dann sind wir mit meinem Vater zu seiner neuen Frau gezogen. Die mochte uns aber nicht so gerne. Und kurze Zeit später hat er uns dann rausgeworfen und wollte dann, wir waren für ihn gestorben, sagt er. Bitte? Was? Sie? Wir waren für ihn gestorben, sagt er. Also er hat komplett einen Schlussstrich zu uns Kindern gezogen. Wie viele Kinder sind das? 3 sind wir. 3. Und meine Schwester und ich wohnten bei ihm. Und warum habt ihr nicht bei der Mutter gewohnt? Wir mussten. Meine Mutter musste uns dann direkt abholen. Er kam einfach einen Morgen ins Zimmer und sagte, es ist vorbei. So. Ja, aber du hast. Als dein Vater gestorben ist, warst du aber dann nicht mehr, hast du nicht mehr bei ihm gewohnt? Nein. Und dann war dann halt der Kontakt weg und dann hatte ich schweren Ausfall und dann baute sich der Kontakt wieder auf, aber... Du hattest einen schweren Unfall? Genau. Was für einen Unfall hattest du? Auf dem Weg zur Schule wurde ich von einem Auto angefahren und bin auf die Hauptstraße geflogen und wurde dann fast vom Lastwagen überfahren. Und, ach du je. Wie schwer verletzt warst du? Welche Verletzungen hattest du? Nur Schürfwunden und Knie war gebrochen und also, ging noch. Du hast noch Glück gehabt, aber es war natürlich ein wahnsinniger Schock. Ja, es war knapp. Und dann ist der Kontakt halt wieder da gewesen. Dann dauert es aber ziemlich lange und dann wurde er halt auch schon krank. Und dann war das für uns alle sehr schwer, weil es war kein richtiges Vertrauen da. Natürlich war er in einer blöden Situation, er war jetzt krank. Seine Ex-Frau, wir hatten halt viel Streit mit ihr. Erst durften wir nicht besuchen. Dann war er schon, also sozusagen das letzte Mal, als wir ihn besucht haben, war er schon so krank. Das war ziemlich traumatisierend. ja, mit herunterlassener Hose, der hatte sich kurz vorher in die Hosen gemacht und total verkommen. Als dein Vater dann gestorben ist, wie war das für dich? Ja, nichts gefühlt. Da war das dann halt die Depression schon so stark. Du hast nichts gefühlt, sagst du? Also, ja, keine Trauer. Ist das bis heute so? Ja, ist immer noch so. Also mit meinem Onkel, mein Cousin ist jetzt auch vor kurzem gestorben. Und Moment mal, dein Onkel ist gestorben und dein Cousin auch noch? Genau, mein Cousin ist an multiresistenten Keimen gestorben, also nicht an Morbidität. Das heißt, da sind 3 Todesfälle in deiner Familie jetzt gewesen? Genau, und 2 Arbeitskollegen und Freunde sind auch gestorben. Also irgendwie, naja, der Tod ist in der Nähe sozusagen. Ja. Das ist ja wirklich eine erstaunliche Ballung um dich herum. Das ist ja ganz ungewöhnlich. 3 aus der Familie und dann auch noch im Kollegenkreis. Das heißt, du bist auch noch berufstätig? Nicht mehr. Nicht mehr? Was hast du gemacht? Ich war Elektroniker für Geräte und Systeme. Und in der Ausbildung war ich schon ziemlich krank und habe immer wieder gefehlt, aber hat es ja noch niemandem gesagt, was denn los ist. Wie lange kannst du jetzt schon nicht mehr arbeiten? Also ich bin jetzt schon ungefähr ein Jahr krank, also ich brauche keine Krankschreibung mehr. Ich bin offiziell in dem Sinne krank. Lebst du alleine? Genau. Das heißt, also ich kann auch gar nicht mehr, ich kann nicht arbeiten. Ja. Der Antrieb ist halt komplett weg. Man kann nicht mehr lange stehen. Ja. Du bist den ganzen Tag alleine in deiner Wohnung? Ja, oder beim Arzt. Oder ja, hin und wieder dann in der Klinik. Warst du schon mal stationär in einer Klinik? Ja, ich war schon stationär. Was hat dir das gebracht? Also letztes Jahr war ich wegen Depressionen da. Das hat nicht so weiter geholfen. Dann wurde es schlimmer, dann kam ich auf eine Akutstation. Auf was für eine Station? Akutstation. Ja, okay. Genau, und ja, dann nach ein paar Wochen bin ich dann wieder nach Hause, aber das hat halt nicht wirklich geholfen. Ja. Die Antidepressive haben mich angeschlagen. Nimmst du denn jetzt im Moment auch Tabletten ein? Nein, im Moment keine. Nein? Warum nicht? Nein, das ist natürlich, man testet ja immer. Man muss ja für jedes Antidepressiva 2-3 Wochen testen, warten. Und bis jetzt haben alle nicht angeschlagen und das, was abgesprochen ist, in der nächsten Therapie sozusagen, testen wir weiter. Das hab ich nie verstanden. Also die müssen angetestet werden, die Medikamente. Und was hast du dann weiter gesagt? Genau, also wenn ich die nächste Therapie sozusagen in 4 Monaten... Achso, es steht eine neue Therapie an in 4 Monaten. Steht nicht an. Also ich habe ja Bewerbung verfertigt. Sozusagen, es ist halt überall die Wartezeit. Die Wartezeit, ja. Es ist natürlich fatal, wenn es dir seelisch so schlecht geht, dass du überhaupt keine Medikamente nimmst. Im Prinzip brauchst du sehr gute dosierte Medikamente. Ja, aber das ist ja eine richtige Medikament zu finden, es wird halt schlimmer. Bitte? Dann hast du vielleicht die falschen Medikamente bekommen, aber ich glaube schon, dass man dir da helfen könnte mit den Medikamenten. Natürlich. Ja, wenn man das richtige, ja, das stimmt schon. Aber es war halt nach dem letzten Mal, dann dauert es dann nicht lange und dann hatte ich einen Selbstmordversuch und Mit wem kannst du dich denn mal so ein bisschen aussprechen und deine Seele freisprechen? Ja, das ist schwierig. Also ich habe mich sehr isoliert, natürlich. Ja. Also keine Freundin? Keine Freundin. Auch ich habe mich auch von meinem Freundeskreis distanziert. Du bist sehr viel alleine. Ja. Und 22 Jahre erst alt. Genau. Da musst du jung, um so krank zu sein. Ja, natürlich. Also, da muss sehr viel passieren in der nächsten Zeit, glaube ich, damit du wieder stabilisiert wirst. Dazu gehört sicherlich, könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch nochmal ein stationärer Aufenthalt. Wärst du dazu bereit? Ja, ist schwierig. Also, dieses Jahr vor ein paar Monaten wurde ich nicht ganz fälschlicherweise, aber wurde ich von der Polizei abgeholt, wie ein Verbrecher, dann mit Krankenwagen in die nächste Klinik und dann kurz Zeit später auf eine allgemeine geschlossene Station gesteckt. die war komplett runtergekommen und naja, es war halt eine allgemeine Station, da war halt alles vertreten. Okay, dann warst du da nur an der ganz falschen Adresse. Wieso hat die Polizei nicht aufgegriffen? Wer hat das denn in die Wege geleitet? Das war durch ein Internetforum und die haben dann die IP-Zoll verfolgt. Ach so, weil du da wahrscheinlich gesagt hast, dass du dich umbringen willst. Nicht wirklich, aber die haben meine Gefühlslage so gedeutet, dass es sehr schwarz ist. Okay, verstehe. Finn. Ja, und dann musste ich mit Richter raus und das war alles ziemlich nicht bescheuert. Nein, das muss eine richtig gut überlegte Klinik sein, die auch auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Ich mache dir das Angebot, Finn, dass wir jetzt für dich etwas suchen und dich beraten, wohin du gehen könntest und wie du es am besten anstellst. Das kann ich dir anbieten. Ja, also es ist nicht so, dass ich gar nichts mache. Also für sich auch, es ist halt, wenn man 4 Monate warten muss und 4 Monate passiert halt so viel, das ist wir rufen dich jetzt mal an. Nochmal an. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Wir melden uns nochmal bei dir. Und dann bekommst du jetzt von meiner Psychologin eine gute Beratung, was du selbst jetzt auch in die Hand nehmen könntest, was möglich ist. Ich glaube, es muss sehr viel geschehen, sonst geht es dir immer schlechter. Ja? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Das kann noch ein paar Minuten dauern, aber du kriegst auf jeden Fall einen Rückruf noch im Laufe der nächsten halben Stunde, okay? Okay. Gut, Finn, dann drücke ich für dich wirklich die Daumen und hoffentlich können wir dir gleich ein bisschen weiterhelfen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Okay, vielen Dank. Alles Gute, Finn. Tschüss, wir melden uns gleich. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.27 Uhr. Das ist heute die Zeit für unsere Domian-Postbox. Und ich möchte euch ein wenig vorlesen, was hier so angekommen ist. Und gleich die erste Mail ist eine ganz besondere Mail, nämlich von Hajo, 94 Jahre alt. Hajo schreibt: lieber Jürgen, ein paar Worte zu mir. Ich war 6 Jahre im Krieg, zuletzt Offizier bei General Rommel, dann 3 Jahre in US-Gefangenschaft. Nach meiner Pensionierung war ich 18 Jahre ehrenamtlich beim Weißen Ring. Mit dem Wohnmobil bin ich dann viele Jahre zusammen mit meiner Lebensgefährtin durch Europa gereist. Nun meine Bitte. Ich würde mich freuen, wenn du noch in diesem Jahr an einem ganz bestimmten Tag an mich denken würdest. Es ist der 21. Dezember 2014. Da werde ich 95 Jahre alt und auch du feierst ja am 21. Dezember deinen Geburtstag. Diese Gemeinsamkeit berührt mich sehr, weil ich oft deine Sendung sehe. Nun weiß ich doch, warum du mir in deiner einfühlsamen Art, mit Problemen umzugehen, so sympathisch bist. Ich bewundere dich, ohne dir damit zu nahe treten zu wollen. Hilf weiter den Menschen, die nicht alleine weiterkommen. Es grüßt dich sehr herzlich, Hajo. Ich freue mich sehr über diese Mail und lieber Hajo, wenn du uns heute Abend oder heute Nacht auch zuschauen solltest, natürlich, das ist wirklich jetzt ein Ehrenwort. Ich werde am 21. Dezember auch an deinen Geburtstag denken, wenn ich Geburtstag habe. Das ist also ganz, ganz, ganz sicher. Da kannst du dich drauf verlassen. Christoph schreibt: hallo Domian, mir geht deine Anti-Kirchenhaltung allmählich tierisch auf den Zeiger. Kapierst du nicht, wie wichtig die Kirchen in sozialen Belangen sind? Am Mittwoch hast du gesagt, wer zahlt, bestimmt auch die Musik. Aber du denkst nur in Schwarz-Weiß. Das Bundesverfassungsgericht sieht es differenzierter. Es hat entschieden, ein von der Kirche geführtes Krankenhaus darf einen Arzt, nachdem er zum zweiten Mal geheiratet hat, kündigen. Und zu Recht, sagt die Deutsche Bischofskonferenz. Das ist ein gutes Urteil. Es stärkt das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Ich musste heute, als ich das gelesen habe, oder gestern, als ich das gelesen habe, doch etwas schlucken und finde dieses Urteil etwas seltsam. Aber es ist wahrscheinlich juristisch völlig in Ordnung. Aber grundsätzlich finde ich das nicht in Ordnung. Wir können in dieser Sendung sehr gerne darüber auch nochmal sprechen. Mia schreibt, Mia, ich weiß nicht, ob Mia ein Mann oder eine Frau ist, ist auch wurscht. Mia schreibt, hi Domian, zum Thema Sexsucht. Ich bin 23 Jahre alt und habe wirklich fast nur Sex im Kopf. Mich stört das allerdings nicht. Es vergeht kaum ein Abend, an dem ich nicht auf die Rolle gehe, um jemanden aufzureißen. Ich bin jung, also hau ich raus, was möglich ist. Hinterm Ofen kann ich später noch sitzen. Allerdings bemerke ich, dass ich immer stärkere Reize brauche, um in Stimmung zu kommen. Vielleicht machst du mal eine Themennacht zum Thema der ultimative Sexkick. Grüße Mia. Guter Vorschlag. Gucken wir mal, was wir daraus machen können. Dann schreibt Marion, 48 Jahre alt, lieber Domian, ich nehme Bezug auf eine Sendung von vor ein paar Wochen. Da rief ein Mann bei dir an, der auf der Hooligan-Demo in Köln dabei war. Ich war schockiert, wie leichtfertig er über Gewalt gesprochen hat. Ich arbeite in einer Reha-Klinik, in der wir viele Gewaltopfer betreuen. Ich wünsche diesem Mann nur eine Woche das Leid, was so manch ein brutal zusammengeschlagener Mensch zu ertragen hat, die übrigens oftmals zeitlebens im Rollstuhl sitzen. Vielleicht würde dein Anrufer dann anders sprechen. Viele Grüße, Marion. Und Tim schreibt, Domian, wir sind vier Jungs aus Oberhausen und so oft es geht, verfolgen wir deine Sendung live. Wir sind zwischen 19 und 28 Jahre alt. Zu unserem Ritual gehört es, dass wir während der Show immer Wasserpfeife rauchen und Whisky trinken. Wir diskutieren dann über jeden Fall. Und ehrlich, Domian, deine Gespräche sind manchmal wie Philosophieunterricht für Arme, was wir aber positiv meinen, denn es geht ja immer um Ethik, um Moral oder um ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. In der Schule hat uns Philo immer gelangweilt. Auf viele weitere gute Shows, deine vier Jungs. Das ist sehr nett, dann grüße ich meine vier Jungs in Oberhausen auch sehr herzlich. Zurück, Ende der Domian Postbox. Und schon geht's weiter mit dem nächsten Anrufer. Das ist Klaus und Klaus ist 48. Guten Morgen, Klaus. Ja, hallo Domian. Hallo Klaus. So, ja, jetzt sind wir dran. Um was geht's? Ja, du, ich fange mal einfach ganz vorne an. Am 15.8. letztes Jahr hat sich mein Leben um 180 Grad gedreht. Das heißt bei mir, ich bin aus einem intakten Arbeitsleben rein in die Rente gerutscht. Mit 48, was ist passiert? Mit 48. Ich bin letztes Jahr im August mit multiplen Organversagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie, ganz plötzlich? Ja, ich hatte innerhalb von 6 Wochen hatte ich zugenommen. Ich war zwar immer dick gewesen, da ich Kraftfahrer war, habe aber am Gesicht her und so und von der Kraft her immer mehr abgenommen, aber vom Körper immer mehr zugenommen. Mhm. Also das heißt also im Sitzen, meine Beine wurden dick, ne, und sonst irgendwelche Scherze alle. Mhm. Das hat sich da rausgestellt, hinterher habe ich das erfahren, dass sich bei mir eine Niere verabschiedet hat. Aha. Und die hat einen radikalen Rundumschlag gemacht, also einen richtigen Rundumschlag. Und du warst da nicht durch das komische, merkwürdige Dickwerden alarmiert und bist nicht zum Arzt gegangen? Nee, weil ich immer dick war. Ich hatte immer mal so Schwankungen vom Gewicht her rauf und runter, aber... Und hast dich auch gar nicht irgendwie schlecht gefühlt während dieser Zeit? Nein, gar nicht. Ich bin an diesem besagten Tag am 15.8. sogar noch mit einem 40-Tonnen-LKW durch die Gegend gefahren, bis Mittag. Ach du lieber Gott. Und zu welchem Zeitpunkt hattest du denn das Organversagen? Ja, das weiß ich nicht genau. Ich hatte... Also nicht während der Fahrt? Nein. Mhm. Ich hatte den LKW hinterher abgestellt auf der Arbeit, bin dann nach Hause gegangen bei meinen Chef und gesagt hat, du gefällst mir gar nicht, du siehst scheiße aus, geh mal zum Arzt, hat er gesagt. Ne? Mhm. So, und auch dahin bin ich gar nicht mehr gekommen. Auf dem Weg nach Hause, wo ich mich umziehen wollte, ist mir sowas von schlecht geworden, ich musste mich übergeben. Mhm. Da saßt du aber nicht in einem PKW oder sowas. Doch, ja, aber ich hab natürlich angehalten, habe nicht ins Auto mich übergeben, das habe ich nicht getan. Mhm. Habe dann angehalten, habe mich dann übergeben und dann ist mir wirklich schwindelig gewesen. ich hatte Luftnot gekriegt und dann habe ich einen RTW angerufen, weil ich einfach Panik kriege. Ich hatte richtig Angst. Also du konntest Gott sei Dank selbst noch telefonieren. Ja, ja, ich habe ihm dann gesagt, weil ich stand da bei uns in der, an einer ganz, ganz besonderen Ecke, das kennt da jeder. Mhm. Und da sagte er mir, ich hatte da in der Zentrale angerufen, der Kranken, der, die wusste gar nicht, das geht bei uns hier in Lüdenscheid, in der Zentrale. Ja. Ich dachte, sagen Sie dem Krankenwagenfahrer, ich stehe da und da, wenn er ortsansässig ist, dann weiß er Bescheid, dann weiß er, wo ich bin. Mhm. Und ich habe ihm das Fahrzeug gesagt, ein Kennzeichen, damit sie mich finden. Also Multiorganversagen ist eine hochdramatische Sache, an der man natürlich auch sterben kann. Ja, das ist es ja. Also ich habe, wie gesagt, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, habe die Fahrt ins Krankenhaus noch so schemenhaft mitgekriegt. Mhm. Dann habe ich einen Blackout gehabt und bin 12 Tage später in Münster in der UKM wach geworden. 12 Tage später, das heißt, du hast 12 Tage im Koma gelegen? Ja, ich habe 12 Tage im Koma gelegen, habe in der Zeit einmal oben angeklopft, sage ich mal so ganz freundlich. Mhm. Also insgesamt habe ich 3-mal angeklopft in der ganzen Zeit. Woher weißt du das? Das hatten sie mir gesagt. Du hast aber kein Erlebnis gehabt. Nein, ich weiß schon gar nichts. Also ich habe also keine Nahtoderfahrung, das kenne ich. Also haben sie mich alle gefragt, weiß ich nichts von. Was hat man denn mit dir gemacht? Mir haben sie, also ich hatte eine hochgradige Blutvergiftung, war kurz vorm Ertrinken. Vorm Ertrinken? Ja, ich hatte so viel Wasser im Körper, in der Lunge. Weil die also Niere nicht gearbeitet hat. Ja, ganz genau, weil 2 oder 3 Tage später wäre ich also ganz einfach im Bett eingeschlafen und wäre nicht mehr aufgewacht, wäre ich ertrunken. So hoch stand das Wasser bei mir, sagt man, so hoch steht das Wasser im Körper, stand das bei mir. Bist du in irgendeiner Form operiert worden? 7 OPs habe ich insgesamt gehabt im letzten Jahr. Was hat man operiert? Die erste OP war, wo ich ohnmächtig war, da, also wo ich bewusstlos war, haben sie mir die Blase operiert. Ich hatte einen riesen Blasenstein angeblich. Das weiß ich nicht. So haben sie mir. Ich habe das nie gemerkt. Ich dachte keinen Theater. Ich musste zwar andauernd pinkeln, aber den haben sie rausgenommen. Da haben sie mir die Blase um 50% verkleinert. Dann habe ich die Niere rausgekriegt. Ein Schrittmacher wurde mir verpasst. Ein Herzschrittmacher? Ja, ein Herzschrittmacher verpasst. Dann haben sie noch 2 oder 3 OPs gehabt, weil ich irgendwo Blut angeblich verloren hatte, weil ich eine Blutarmut hatte. Ja. Und die letzte OP war dann im Endeffekt die Blase ganz raus. Ich habe jetzt einen künstlichen Blasenausgang. Also dann verstehe ich, wenn du sagst, am 15.08.13 hat sich mein Leben radikal verändert. Du bist heute ein anderer, definitiv ein anderer Mensch als in der Zeit definitiv. Davor. Ja. Auf jeden Fall. Ich war vorher, ich habe immer gearbeitet. Ich war immer Dings. Ich war fest im Arbeitsleben drin. Ich hatte auch Spaß an meinem Job als Fahrer und alles, ne? Und ja, jetzt bin ich Rentner. Nun ist das ja, wenn man in dem Alter durch eine schwere Erkrankung oder weswegen auch immer Rentner wird, ist das mit den Finanzen ja auch nicht so doll. Wie läuft das bei dir mit dem Geld? Ja, ich habe keine 800 Euro Rente. Ne? Habe jetzt Unterstützung vom Amt beantragt zur Grundsicherung. Wer hast du noch? Familie, Frau, Kinder? Nein, ich bin ledig. Ja. Ich habe durch den Beruf habe ich leider nie geheiratet. Also dann kommt eben zu der Lebensveränderung, zu der Erkrankung eben auch noch die existenzielle Angst, dass man irgendwie gar nicht über die Runden kommt mit dem Geld. Na klar, die haben mich 100% behindert. Ich habe einen Schwerbehindertenschein mit 100 G. Das heißt also, Feierabend ist nicht mehr. Durch die Nierenschaden, durch den Herzschaden, ich hatte nur noch eine Herzleistung, eine Pumpleistung von 30%. Die haben also jedes Mal, wenn es anstand, eine OP oder sonstiges. Ja, das klingt ja wirklich sehr dramatisch. Wie geht es dir denn körperlich heute? Im Moment, also ganz ehrlich gesagt, sehr gut. Mhm. Also wenn ich nicht, ich habe zwar nicht mehr die Kraft, die ich vorher hatte. Ich sag mal, vorher konnte ich 4 Kisten Wasser Glas mit Glastaschen ohne weiteres tragen, das war für mich kein Problem. Jeder hat 2 Stück, das war sogar kein Akt. Wie ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, bin ich in eine Kur. Ich konnte nicht mal einen Pfund Brot tragen. Ich konnte keine Kaffeetasse heben. Weil ich hatte im Krankenhaus in Münster, ich wurde in Münster im Krankenhaus entlassen mit 63 Kilo. Und wie viel hast du vorher gewogen? 128. Boah, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, das ist ein Hammer, das ist also wirklich, also die haben auch gesagt, also das ist, ich habe mich zwar jetzt wieder erholt. Hattest du zu der Zeit eine Frau, eine Freundin? Nein, ich hatte keine Freundin, die habe ich erst im Februar, März dieses Jahr, habe ich meine alte Jugendliebe wieder getroffen, wo wir Teenies waren, in diesen Moped-Zeiten, so 15, 16. Ach so, dann hat sich jetzt doch was ergeben, das, oder? Ja, das hat sich so ergeben. Die hat mich irgendwann im Dezember hat sie mir über Facebook, wir wollten dieses Jahr ein Klassentreffen machen, hat sie mich angeschrieben, die hatte meinen Namen da gefunden, hat mich angeschrieben und eine Folterfrage gestellt und dann habe ich dann erstmal, keine Ahnung, nicht drauf reagiert, weil ich ja im Krankenhaus lag. Ich bin ja erst im Januar entlassen worden, Ende Januar aus dem Krankenhaus gekommen oder aus der Kur, besser gesagt. Hat sich denn da jetzt ein bisschen was angebandelt? Also, seitdem sind wir in einer festen Beziehung. Ach so, ne, weil ich gerade gefragt habe, ob du eine Frau hast, hast du gesagt, nein, ich habe ja, keine. Ja, nee, eine Frau nicht, eine Freundin habe ich ja jetzt. Dadurch habe ich eine Freundin, habe ich jetzt wieder. Verstehe. Sagt man ja manchmal, selbst die schlimmsten Ereignisse, die einen so treffen, haben irgendwie auch was Positives. Ja, habe ich auch gesagt. Was würdest du sagen? Was ist es bei dir? Also, ich sage ganz einfach, da ich das weiß, die haben mir das also definitiv gesagt, ich habe bei der Nieren-OP habe ich zweimal Herzaussetzer gehabt, also zweimal Herzstillstand gehabt. Die haben mich also reanimiert. Dann einmal bei der Blasen-OP haben die mich reanimiert und ich sage immer wieder, der oben hatte noch was mit mir vor, definitiv. Sonst hätte er nicht mich das überleben lassen. Weil ich muss sagen, bei meinem Bekanntenkreis ist eine Frau gewesen, die hat das Gleiche gehabt und die ist innerhalb von einer Woche ist sie verstorben. Wie kommst du damit klar, dass du jetzt einen künstlichen Blasenausgang hast? Ja, was soll ich sagen? Ich muss damit leben. Ich habe alles, was ich dafür brauche, um damit umzugehen. Ganz ehrlich, man merkt es nicht. Ich bin immer so ein Typ, ich denke da nicht lange drüber nach. Wenn es sein muss, wenn es nicht anders geht, dann muss es eben sein. Das ist eine gute Einstellung. War das denn für dich so ein bisschen, warst du gehemmt, als du dann die neue Frau kennengelernt hast? Und Die habe ich kennengelernt, dabei hatte ich noch eine Blase. Da musste ich, also ich muss sagen, ich hatte, wie ich aus dem Krankenhaus rausgegangen, konnte ich also Wasser nicht halten. Ich musste also in den Trieb Windeln tragen. Ich musste diese Erwachsenenwindeln tragen. Ich hatte also musste rund drei bis vier Stück am Tag brauchte ich davon, weil ich einfach Wasser nicht halten konnte. Also ist deine Freundin quasi damit sehr viel. Ja, das im Prinzip. Ich habe sie kennengelernt, habe es ihr erst verschwiegen. Und ist klar, irgendwann kommt es mal dazu, dass man mal ins Bett gehen will miteinander, sage ich mal so einfach. Ne? Und dann musste ich ihr das halt eben irgendwo beichten. Da habe ich auch gesagt, wenn du meinst, dass du dann nicht mit klarkommst und so. Also sie hat das, muss ich wirklich sagen, sehr gut aufgenommen. Sie hat gesagt, du bist alles. Dann. Also die Windeln gut aufgenommen und auch jetzt den künstlichen Ausgang. Ja, auch mit dem Katheter, ich hatte ja über ein halbes Jahr einen Katheter drin. Mensch Klaus, also bei aller Traurigkeit in diesem Unglück ist ja sehr viel Schönes jetzt und doch viel Glück da. Du hast es akzeptiert. Du hast wahrscheinlich auch einen intensiveren Blick aufs Leben und hast vielleicht sogar Lebens. Aber ja, also ich habe vorher einfach in den Tag reingelegt. Ja, genau, so meine ich. Und jetzt, also das Leben hat sich erstmal dadurch, dass ich nicht mehr arbeiten muss, hat sich mein Leben erstmal total verändert und ich sehe es auch ganz anders, weil ich habe noch mal eine Chance gekriegt. Genau, das ist natürlich, wenn man das so sieht, ist das super. Und hast eine Frau, was willst du mehr? Ja, gar nichts. Also wirklich gesagt, wenn ich nicht so krank wäre, würde ich sagen, mir geht's blenden. Ja. Ne? Klaus, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du diese Einstellung behältst. Ja, und dass du gesundheitlich stabil bleibst und dich weiter gut erholst und mach schöne Sachen mit deiner Liebsten. Auf jeden Fall, ich danke dir, Domian, und weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, alles Gute dir und euch. Ja, tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne das Thema für nächste Woche ankündigen. Das Thema nächste Woche heißt Töten. Wer von euch hat einen Menschen getötet oder ermordet und ist bereit, mit mir darüber zu sprechen? Wer hat einen Menschen durch Mord oder Totschlag verloren? Wer von euch hat einen Menschen aus Versehen oder durch einen Unfall getötet? Und dann würde ich gerne noch mit jemandem sprechen, der überlegt, aktive Sterbehilfe in der Schweiz zum Beispiel in Anspruch zu nehmen, um sich dort selbst zu töten. Und ich würde auch gerne mit Leuten sprechen, die vom Töten von Tieren leben. Also, das Oberthema heißt Töten. Ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de. Das ist dann das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Oder ihr könnt natürlich auch Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Thema Töten nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute freie Themennacht, wie immer am Freitag. Und hier ist der Ingo. Und der Ingo ist 35. Guten Morgen, Ingo. Hallo, Domian. Hallo, Ingo. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, Obdachlosigkeit. Bist du betroffen? Leider ja, seit gestern. Seit gestern? Wie kommt's? Richtig. Ich habe einen festen Beruf, wo ich 1,3 netto verdiene. Was machst du? Das möchte ich eigentlich nicht sagen. Ach so, okay. Weil okay. Ne, ich möchte doch lieber ein bisschen anonym bleiben. Ja, weil auf jeden Fall einen festen Job, wo du 1,3 netto verdienst. Richtig, genau. Hab zwei Kinder, für die muss ich Unterhalt bezahlen. Du lebst getrennt von deiner Frau? Richtig, genau. Seit 5 Jahren. Und ja, muss halt Unterhalt bezahlen. Hab fiktives Einkommen angerechnet bekommen. Ein fiktives Einkommen? Richtig, genau. Fiktiv, ne, ist ja das, was man verdient, aber ne, laut Papier, aber nicht wirklich nicht ja, in der Tasche hat. So, von 2,2 netto, hat halt Gericht festgelegt. Und ja, ich kann das halt jetzt nicht mehr stemmen, muss halt 680 Euro Unterhalt zahlen. Darf ich mal eben fragen, da bin ich nicht so firm in der Thematik. Wieso setzt man ein fiktives Einkommen von 2,2 bei einem Menschen fest, der 1,3 hat? Ja, das ist, weil die Mutter möchte halt Unterhalt haben. Sie geht nicht arbeiten und ja, sie kann halt auch nicht arbeiten gehen und ja, sie bekommt halt nur Kindergeld und ein bisschen von der AGE und deswegen hat man halt gesagt, dass ich halt ja komplett dafür halt aufkommen soll, sodass sie halt ihre Miete finanziert bekommt. Okay, aber dem Gericht lagen doch deine Unterlagen vor und die haben doch gesehen, dass du definitiv 1,3 nur kriegst. Richtig, genau. Wieso setzt man dann 2,2 fest? Verstehe ich nicht. Ja, das fiktives Einkommen, das wird halt auch, ja, auch Hartz-IV-Empfänger können fiktives Einkommen angerechnet bekommen. Ja, und wie gesagt, ich kann das halt nicht mehr stemmen. Und hatte halt bis vor kurzem 3 Jobs gehabt. Also habe halt meinen Hauptjob gemacht, 10 Stunden lang. Danach bin ich nebenbei noch arbeiten gegangen. Als ich da halt Feierabend habe, bin ich halt an eine Tankstelle gegangen, habe ich halt nochmal eine halbe Nachtschicht eingelegt, bis um 4 Uhr. Nach Hause kurz ein bisschen frisch gemacht, eine Stunde aufs Ohr gelegt und dann halt direkt wieder zur Firma gefahren. Das ist unglaublich, das hält man auf Dauer gar nicht aus. Richtig, das habe ich 8 Monate ausgehalten. Und das ging so auf Psyche und ich habe auch Rücken kaputt. Ja, klar. Dass ich halt nur mit Rückenschmerzen rumgelaufen bin. Und da habe ich halt gesagt, irgendwas passt hier nicht. Dann habe ich halt erstmal einen Job hingeschmissen von den Nebenjobs. Ja, danach habe ich halt einen zweiten hingeschmissen. Und ja, bin ich halt auch mal vors Gericht gegangen, habe ich halt gesagt, hier, ne, geht nicht. Und dann haben die gesagt, ja, bisher ging es, also muss es auch weitergehen. Ach so, ja, und aber halt jetzt meine Entscheidung, ja, Wohnung halt aufgeben. Weil wenn ich keinen Unterhalt zahle, dann tun mir erstmal die Kinder leid. Und ja, ich bin dann halt, ne, hat man ja hier, ne, Unterhalt, dann direkt beim Bau. Also das bedeutet, dass das Gericht letztendlich dich dazu nötigen wollte, dass du 3 Jobs annimmst, damit du das alles bezahlen kannst? Was ist das denn für ein Gericht? Ist das denn so ungefähr, ja. Also die sagen halt, ne, ein Job muss ich halt annehmen, einen Nebenjob. Und ja, muss halt dann halt gucken, dass ich da halt Die sagen, entschuldige, das ist, ich weiß das wirklich nicht. Das heißt, die fordern von dir, dass du, wenn du einen 8 Stunden Vollzeitjob irgendwo hast, dann fordern die, dass du auch noch einen Nebenjob annimmst, um das finanzieren zu können? Richtig, genau. Das ist ja unglaublich. Richtig. Ja, es ist ja gesetzlich festgelegt, Gericht kann verlangen, dass man 40 Stunden arbeiten geht. Mhm. So, ich bin über eine Zeitarbeitsfirma eingestellt. Ich habe einen 35-Stunden-Vertrag, Woche. Mhm. Und da habe ich also noch 5 Stunden, kann halt das Gericht verlangen, dass ich halt noch arbeiten gehe. Okay, das ist ja noch annehmbar. So, aber in Wirklichkeit arbeite ich über 40 Stunden. Mhm. Die Überstunden kommen auf sogenanntes Zeitkonto. Aber weil in meinem Arbeitsvertrag 35 Stunden drin steht, und deswegen sagt halt das Gericht, ich gehe 35 Stunden arbeiten. So. Ich habe den auch bewiesen, dass ich halt über 40 Stunden arbeiten gehe, aber das interessiert mich. Okay. Also nicht okay, aber soweit verstanden. Das heißt, du hast dich jetzt reduziert auf diesen einen, auf deinen Hauptjob, den du hast. Aber richtig. Dafür kannst du dann deine Wohnung nicht mehr dir leisten. Richtig. Und deshalb bist du ab heute obdachlos. Seit gestern. Seit gestern. Wie hoch war die Miete deiner Wohnung? Die war inklusive, also warm, 350. Ist ja auch nicht so die Masse an Geld. Also das war eine bescheidene Wohnung, davon gehe ich mal aus. Ja, 50 Quadratmeter, naja, okay. Zwei Zimmer. So, das hast du jetzt gemacht, damit du zumindest deinen Kindern das Geld geben kannst. Richtig, genau. Wie soll das jetzt gehen? Du hast einen Vollzeitjob von 35 Stunden oder ungefähr so und hast aber keinen Platz zum Schlafen. Wie willst du dein Leben regeln? Wie soll das gehen? Ja, also jetzt habe ich erstmal vor, ich habe jetzt die erste Nacht im Auto verbracht, wo ich halt ziemlich gefroren habe, halt, ne? Ziemlich kalt drauf, das wahrscheinlich auch schon gemerkt. Mhm. Jetzt bin ich halt im Hotel. Die eine Nacht, morgen gucke ich dann halt mal weiter. Will jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich einen anderen Job kriege, wo ich halt mehr verdiene. Mhm. Und ja, dann will ich halt wieder eine Wohnung haben. Weil wenn ich jetzt einen Zweitjob annehme, dann kann ich zwar eine Wohnung leisten, aber dann kann ich mir auch keinen Strom leisten. So, und ich muss dann wieder mehr arbeiten, damit ich halt über 400 Euro verdiene. Und ja, dann... Weiß deine Ex-Frau, Ex-Partnerin um deine dramatische Situation? Nein, das soll sie auch nicht wissen. Mein Arbeitgeber soll das auch nicht wissen. Deswegen habe ich gesagt, möchte ich halt nicht sagen, was ich beruflich mache. Mhm. Weil ist ja schon, ist ja schon eigentlich zu viel gesagt, dass ich halt jetzt meinen realen Namen gesagt habe und mein reales Alter gesagt habe. Mhm. Und ja, weil Schiss, wenn es halt jetzt rauskommt, dass ich die Kinder halt gar nicht mehr sehe. Ich sehe die jetzt alle 14 Tage samstags für 5 Stunden. Mhm. Aber wo siehst du sie, wenn du keine Wohnung hast? Ich gehe mit denen auf den Spielplatz, Indoor-Spielplatz, schwimmen, so, das heißt der Geier. Okay. Auf wen, wenn man in so ein, du bist ja in einer dramatischen Lage. Ja, die ist dramatisch, richtig. Ja. Auf wen hast du Zorn? Auf Gericht. Weil? Weil die halt meine Situation nicht verstehen. Verstehe. Und halt nochmal im Prinzip einen draufhauen und sagen, du musst. Mhm. Okay, also Zorn aufs Gericht, weiter? Dann auf die Sozialämter. Warum? Weil die nicht helfen. Ich bin da gewesen heute Morgen. Mhm. Und die haben gesagt, wir können nichts tun, sie verdienen zu viel. Mhm. So. Dann... gut, Wohnungsamt etc. kann ich noch nicht sagen, weil ich da morgen erst hingehe. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber ich ahne es. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass du da nicht der einzige Mann bist, der in so einer Situation ist. Das denke ich auch. Das glaube ich. Weil Internet steht viel davon mit diesem fiktiven Einkommen. Ja, ja, das ist wahrscheinlich ein Dschungel, durch den man sich da durchhauen muss. Und da braucht man sehr viel gute Beratung und sehr viel klugen Sachverstand. Ich gehe davon aus, Ingo, dass wir hier im Hintergrund dir in dieser dezidierten Situation nicht helfen können, weil das geht dann weit über das Maß der psychologischen Beratung hinaus. Mhm. Aber ich kann dir sehr gerne anbieten, dass ich hier meine Zuschauer und Zuhörer frage, wer auch in einer solchen Lage ist oder war und wer vielleicht Tipps für dich hat, was du machen kannst, damit du dich besser durchs Leben schlagen kannst. Und das reichen wir an dich weiter. Das kann ich dir anbieten. Das wäre nett. Ja, das kann ich dir anbieten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine ganze Menge kommt. Vielleicht gibt es auch sogar schon Selbsthilfeorganisationen von Männern, die in so einer Lage sind. Ich weiß nicht. Irgendwas wird's geben. Und irgendwas Kompetentes werden die Zuschauer und Zuhörer dir sicherlich sagen. Oder man wird es uns mailen und wir sagen es dir dann weiter. Mensch, Ingo, dann halt jetzt erstmal die Ohren steif. Sieh zu, dass du einigermaßen jetzt die nächsten Tage und nächsten Wochen über die Runden kommst. Auf jeden Fall. Das klingt also schon heftig. Respekt, wie du das bisher gemanagt hast. Ja, man muss halt irgendwie weiterkommen. Ja. So, und ich hoffe sehr, dass von euch draußen, die ihr uns zuschaut und zuhört, ein paar gute Tipps für Ingo kommen. Bitte mailen an domian@wdr.de. Ingo, und du legst auf und wir melden uns wahrscheinlich, wir sammeln das ein bisschen. Wir werden uns nächste Woche bei dir melden, okay? Mhm, das wäre nett. Ich hoffe, dass was Gutes für dich dabei rumkommt. Ja, das hoffe ich auch. Und drück die Daumen. Alles Gute, Ingo. Okay, Domian. Tschüss. Mach's gut. Ja, du auch. Tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Mach weiter so. Ciao. Danke, ciao. So. Und hier haben wir den Micha. Micha ist 21. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Domian. Haben wir nicht mal so lange Zeit, aber wir legen los. Um was geht's? Ja, und zwar, ich bin mit meinem Partner, dem Thomas, seit ungefähr 1,5 Jahren zusammen. Mhm. Und ja, er betrügt mich jeden zweiten Tag so gesehen, weil er geht bei uns in Dortmund in einer Kneipe, die nennt sich Liedspub. Und ja, da schleppt er meistens immer Typen ab und bringt die mit nach Hause und schließt sich im Schlafzimmer ein. Wie? Der bringt Typen mit nach Hause und schließt sich im Schlafzimmer ein und du bist in der Wohnung? Ja, genau, ich bin im Wohnzimmer. Und das geht seit 1,5 Jahren so? Seit 1,5 Jahren sind wir zusammen, ungefähr so seit 3-4 Monaten. Geht das so? Gut, das ist ja auch eine lange Zeit, 3-4 Monate. Warum machst du das mit? Ja, ich liebe ihn halt, ne? Ja gut, aber hör mal, wenn der das so oft macht, was sagt der denn zu dir? Wie rechtfertigt er das denn? Ja, das Problem war, er war vorher mit einer Frau zusammen. Und hat auch ein Kind mit ihr. Und ja, und wir haben uns halt öfters getroffen. Wir haben uns auf dem Marianne-Rosenberg-Konzert kennengelernt. Mhm. Haben auch öfters gechattet und seine Freundin hat das rausbekommen. Ja, und dann hat er sich von ihr getrennt und ist sofort bei mir eingezogen. Ja, und seit mehreren Monaten, sagen wir mal seit 3-4 Monaten, sagt er auch nicht mehr, dass er mich lieb hat. Naja, meine Frage war gewesen, wie er das rechtfertigt, wenn er da Typen, also er ist offensichtlich bisexuell, wenn er Typen abgeschleppt hat, Was sagt er denn zu dir, wenn die dann weg sind? War schön, ja, oder wie? Ja, also wenn ich ein Problem habe, dann soll ich gehen. Und ich habe ihn auch gefragt, ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht mehr möchte, dass er in die Kneipe geht, was ihn überhaupt in die Kneipe noch hält, sage ich jetzt mal. Also ob er nicht in eine andere Kneipe mal gehen könnte, ne? Hm. Ja, und dann meinte er, nee, die Kneipe ist super, da ist jedes Bier 2 Euro. Aber was willst du denn noch hören, wenn der sagt, ja, dann geh, wenn es dir nicht passt, und der verletzt dich so oft. Was willst du denn noch mehr? Was willst du noch mehr als Beweis, dass der dich wirklich offensichtlich überhaupt nicht mehr liebt? Ja, das stimmt schon. Also die einzigste, also wir gehen auch nicht mehr zusammen raus oder so. Mhm. Die einzigste Aktivität, die wir machen, also wir spielen zusammen im Fußballverein, wir kreiden sonntags nur den Platz zusammen ab, dann spielen wir zusammen und ja, das war's eigentlich. Also dann gehen wir halt da gibt's gar nichts mehr zu reden. Ich würde sofort gehen, gar keine Frage, gar nichts weiter zu reden. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, weil wir hier Schluss machen müssen. Und darf ich noch schnell jemanden grüßen? Nee, das geht heute leider nicht, Micha. Okay. Einverstanden, wir melden uns gleich bei dir. Tschüss. Alles klar, danke. So, ihr Lieben, heute gibt's noch eine Besonderheit. Es gibt eine Band, kann man gar nicht sagen, eine Künstlergruppe, die heißt Hagig T. Und diese Gruppe hat ein Stück geschrieben, das heißt, uns zugunsten geschrieben, für uns, das heißt Domian Hurst. Und das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an, ein kleines Stück daraus. Domian am Telefon, ich erzähl ihm, wo ich wohne, wo ich gerne leben will. Domian malt mir ein Bild. Domian am Telefon, ich erzähl ihm, wo ich wohne, wo ich gerne leben will. Tschüss Domian, in tiefster Verbundenheit, Hans Werner. Also ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Werk. HGT heißt die Band und das Stück heißt Domian Hurst. In der Technik heute Nacht Tim Dohnke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche Montag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ja, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut und ciao, ciao. Bis dann.